Kundgabe 3151. Empfangen durch Bertha Dudde am 6. und 7.6.1944. Eingriff Gottes. Das Unfassliche wird geschehen. Gott wird selbst zu den Menschen sprechen in einer Weise, die Angst und Schrecken auslösen wird. Bald ist die Zeit gekommen, denn die Menschheit kann keine Rücksicht mehr erwarten, da sie völlig bar jeder Liebe ist. Sie bringt selbst den Stein ins Rollen. Sie zieht den Eingriff Gottes selbst heran, denn sie vergeht sich ständig gegen die Gebote Gottes, gegen das Gebot der Gottes- und der Nächstenliebe. Und ohne Bedenken führt sie Handlungen aus, die satanisch sind und zum Verderben führen müssen, so Gott nicht eingreift und dadurch noch Seelen rettet, die in der Not zu ihm finden. Und das ist das Merkmal der Zeit, die Gott verkündet hat lange zuvor, dass ein heißer, erbitterter Kampf vorangeht, dessen Ende Gott bestimmt, weil er sich und seine Macht erkenntlich werden lassen will. Er selbst beendet den Kampf, doch anders, als es die Menschen erwarten. Er lenkt das Weltgeschehen in andere Bahnen durch seinen Eingriff, der also von entscheidender Bedeutung ist für die ganze Welt. Und die Menschen werden einsehen müssen, dass sie machtlos sind und dass eine höhere Gewalt das Weltgeschehen lenkt. Und sie müssen sich beugen vor dieser. Groß wird die Not sein, die durch Menschenwillen schon für viele untragbar war. Doch nun müssen sie kämpfen mit Widerwärtigkeiten, die Gott selbst ihnen sendet. Und sie können sich nicht dagegen auflehnen, weil sie niemanden zur Verantwortung ziehen können. Doch der Menschengebaren zuvor ist nicht mehr menschlich zu nennen. Und also zeiget ihnen Gott seine Macht. Wo zuvor die Menschen ihre Macht beweisen wollten und gegen ihre Mitmenschen mit aller Grausamkeit vorgehen, dort zeigt sich Gott in seinem Wirken. Und ihm gegenüber sind alle schwach und machtlos. Und es fällt auf jene ihr schandbares Wüten zurück, die ohne Erbarmen nur Vernichtung bringen wollen, weil sie sich stark fühlen. Es ist ein Chaos, wie es größer nicht gedacht werden kann, so die Menschen hemmungslos ihr Hass- und Rachegefühl zum Durchbruch kommen lassen. Und es bedeutet dieser Vernichtungswille ein Auflösen dessen, was Gott der Herr geschaffen hat, bevor es sein Ziel erreicht hat. Es ist ein ständiger Zerstörungswille den Menschen der Jetztzeit eigen. Und es ist dies ein Zeichen, dass sie der Macht hörig sind, die alles zu zerstören sucht, um das Geistige darin zu hindern, sich Gott zu nähern. Die Menschen sind sich dessen nicht bewusst, wie furchtbar das gewaltsame Zerstören von geschaffenen Dingen, sei es Mensch, Tier oder feste Materie, sich auswirkt, wie das unreife Geistige darin tobt und wütet und welchen Aufruhr dies im geistigen Reich bedeutet. Die Seelen der Menschen werden bedrängt und in Mitleidenschaft gezogen, und selbst die Gläubigen spüren den Einfluss und sind verzagt und mutlos. Und es muss ein mächtiger Wille Einhalt gebieten, um des geistigen Willen, das sich bemüht, in Gott Nähe zu kommen, und nun abgedrängt werden soll vom Gegner Gottes durch seine ihm willfährigen Knechte auf Erden. Und darum wird Gott seine Stimme ertönen lassen, unmittelbar nach der Ausführung eines Planes, der an Scheußlichkeit alles übertrifft, was Menschen sich bisher ausgedacht haben. Es ist nur noch wenig Zeit. Es muss erst ein grauenvolles Geschehen sich abspielen, auf das die ganze Welt Acht gibt und desto vernehmlicher die Stimme Gottes hört. Es müssen noch viele Opfer daran glauben, das heißt, ihr Leben hingeben für eine unlautere Sache, auf das auch die Menschen aufmerken, denen helle Einsicht Not tut. Denn sie alle tragen zu dem Chaos bei, und also tragen sie auch einen Teil der Schuld, so wie sie nicht das Unrecht erkennen und sich davon abwenden. Die göttliche Stimme mahnet und warnet stets und ständig. Sie weiset alle auf das Unrecht hin, doch sie fordert auch, dass ihrer geachtet werde. Ansonsten sie laut und dröhnend und zum Schrecken aller ertönen wird und das Urteil fället nach Recht und Gerechtigkeit. Denn die Schuld ist allseitig und nur diesen freizusprechen, die das Gebaren der Menschheit verabscheuen und Gott angehören wollen, denn sie erkennen das Unrecht und fürchten den Zorn Gottes, dass er schlagen wird die Übeltäter. Und die Stunde wird kommen, plötzlich und unerwartet. Denn es ist die letzte große Gnade vor dem Ende, auf das ich noch bekehre, der nicht achtlos dahingeht und Gott erkennt in dem Naturgeschehen, das unabwendbar ist, laut Gottes Willen. Amen.